Wir hätten drauf gefasst sein müssen. Am nächsten Tag hatte er alle Türen seiner Behausung doppelt abgeschlossen. »Er sperrt seine Frau ein, Emil. Und wenn wir nun die Polizei rufen?« »Geht nicht. An seinem Verhalten ist noch immer nichts Rechtswidriges.« »Auch dann nicht, wenn wir hinzufügen, dass er versucht hat, sich umzubringen?« »Selbstmord ist auch nicht rechtswidrig.« »Und wenn man befürchten müsste, dass er seine Frau umbringt?« »Wir haben keinen Grund, das zu vermuten.« »Na hör mal, denkst du, er sperrt sie ein bloß, weil sie ein paar Kekse geknabbert hat?« »Er will vielleicht, dass sie abnimmt.« »Wozu sollte sie denn abnehmen bei dem Leben, das sie hat? Und außerdem, da müsste er erst mal sich selbst anschauen.« »Wir wissen doch, worum es im Grunde geht. Monsieur Bernardin hat keine Freude am Leben und kann es nicht ertragen, dass seine Frau nicht so ist wie er. Gestern hat er mit ansehen müssen, wie sie wegen eines Gänseblümchens außer sich geraten ist, wie der blaue Himmel sie entzückt hat, wie sie selig rülpsend die Kekse gegessen hat. Das war mehr, als er ertragen konnte.« »Und du findest das nicht abscheulich, eine arme, alte Schwachsinnige daran zu hindern, dass sie sich ihres Lebens freut?« »Doch, Juliette, das ist nicht das Problem. Aber solange er sich im Rahmen der Legalität bewegt, können wir nichts tun.« »Ich frage mich, was mich daran hindern soll, ein Fenster einzuschlagen und Bernadette herauszuholen.« »In dem Fall wäre er im Recht, wenn er die Polizei rufen würde. Da hätten wir was erreicht.« »Kann man wirklich nichts tun?« »Ich will dir etwas Schreckliches verraten. Gestern, als wir der armen Frau ein paar schöne Stunden bereiten wollten, haben wir ihr geschadet. Wir sind schuld, dass sie jetzt eingesperrt wird. Ich glaube, es ist besser, den Schaden zu begrenzen. Je mehr wir ihr helfen wollen, desto schwerer wird ihr los.« Das Argument wirkte. Juliette sprach nicht mehr davon, dass wir der Zyste helfen müssten, aber es war klar, dass die Sache ihr nicht aus dem Kopf ging. Der Frühling macht es nicht besser. Jeder Tag war immer noch herrlicher als der vorige. Am Ende wünschte ich mir Regen. Das schöne Wetter bedrückte meine Frau. Bei einem Spaziergang sagte sie, »Sie sieht nichts von diesen knospenden Johannisbeersträuchern. Sie sieht nichts von diesem zartgrünen Laub.« Unnötig zu sagen, wer sie war. Jedes Knöspchen wurde zum Beweisstück in einer Anklageschrift, die, wie ich wohl spürte, nicht dem Nachbarn galt, sondern mir. Eines Morgens platzte es aus mir heraus. »Im Grunde wirfst du mir vor, dass ich ihn gehindert habe, sich umzubringen.« Sie antwortete mit leiser, fester Stimme, »Nein, keineswegs. Du musstest es verhindern. Sie hatte Glück, dass sie dessen so sicher war. Ich war es nicht mehr. Ich hätte mich ohrfeigen können, dass ich ihn gerettet hatte. Ich gab mir zu 100% die Schuld.« Hatte übrigens nicht er selbst mir als Erster einen Vorwurf gemacht? Er hatte ihn mit ungewohnter Eloquenz an dem Tag zum Ausdruck gebracht, als ich ihn aus dem Krankenhaus abholte. Das Schlimmste war, dass ich ihm jetzt zustimmen musste. Ich versetzte mich in seine Haut und kam zu einem grässlichen Ergebnis. Er hatte 100-mal recht, wenn er sterben wollte. Denn für ihn musste das Leben die Hölle sein. Von allen Freuden des Daseins wusste er nichts. Ich begann nun endlich zu verstehen, dass dies nicht seine Schuld war. Er hatte es sich nicht selbst ausgesucht, mit allen fünf Sinnen gefühllos zu sein. Er war schon so geboren. Ich versuchte mir sein Los vorzustellen, nichts zu empfinden beim Anblick eines wunderschönen Waldes, beim Klang einer Arie, die andere Menschen auffühlt, beim Geruch einer Tuberose, beim Essen oder Trinken, beim Streicheln oder gestreichelt werden. Das hieß, dass keine Kunst ihn je berührt hatte und dass er das sexuelle Verlangen nicht kannte. Es gibt Menschen, die dumm genug sind, von einem geblendet werden durch die Sinne zu sprechen. Haben Sie einmal an die Blindheit derjenigen gedacht, denen die Sinne kein Licht spenden? Ich spürte ein Erschauern. Welch ein Nichts musste Monsieur Bernardins Leben sein. Wenn man bedachte, dass die Sinne die Pforten der Intelligenz, der Seele und des Herzens sind, was blieb ihm dann noch? Er war in sich selbst eingekerkert. In was für einem Loch ohne ein Fenster? Das denkbar schlimmste Gefängnis, das eines alten, verblödeten Fettwanstes in seiner eigenen Haut. Ich begriff plötzlich, warum er von Uhren wie besessen war. Anders als die meisten Lebewesen empfand Palamed die Flüchtigkeit der Stunden als einen Segen. Das einzige Licht am Ende seines Kerkers war der Tod. Und die 25 Uhren in seinem Haus schlugen langsam und sicher den Takt, der ihn dorthin führte. Nach diesem Übergang müsste er seinem geistesabwesenden Dasein nicht mehr beiwohnen. Er hätte keinen Körper mehr, der seine Leere in sich fasste. Er würde zu nichts, statt als nichts leben zu müssen. Eines Nachts, in einer Aufwallung von Willenskraft, hatte dieser Mann aus seinem Gefängnis ausbrechen wollen. Es hatte ihn Mut gekostet, diese Entscheidung zu treffen. Und ich, Dreckskerl von einem Aufpasser, hatte den Unglücklichen prompt wieder eingefangen. Stolz wie ein Denunziant hatte ich ihn in sein Gefängnis zurückgebracht. So erklärte sich alles. Von Anfang an hatte er sich wie ein Gefangener benommen. Zuerst, als er uns 2 Stunden täglich zur Last fiel, war er der arme Häftling gewesen, der nichts anderes zu tun hatte, als einen anderen in dessen Zelle heimzusuchen. Seine Gefräßigkeit, obwohl er doch keine Freude am Essen hatte, war typisch für diejenigen, die den Gipfel des Überdrusses erreicht haben. Auch der Sadismus gegen seine Frau war ein Verhalten, wie es von Eingekerkerten bekannt ist. Ein hochgespanntes Bedürfnis, die eigenen Leiden einem Opfer zuzufügen. Seine Schlampigkeit und Unreinigkeit, sein körperlicher Verfall, alles fand man wieder bei Gefängnisinsassen in lebenslänglicher Haft. Es war ja alles so klar. Warum bloß hatte ich es nicht früher begriffen? Eines Nachts fuhr ich aus dem Schlaf hoch, mit einem schwer eingestehbaren Gedanken. Warum versucht das nicht nochmal? Es heißt doch, nach einem Selbstmordversuch besteht Gefahr, dass man rückfällig wird. Worauf wartet er mit dem nächsten Versuch? Vielleicht befürchtet er, dass ich ihn wiederum hindern würde. Wie konnte ich ihm zu verstehen geben, dass ich ihm dieses Mal keine Steine in den Weg legen würde? Nun stellte sich von neuem die Frage nach der Art und Weise des Selbstmordes. Warum hatte er das Auspuffgas gewählt? In der Hoffnung, gerettet zu werden? Nein. Dazu waren die Chancen zu gering. Er musste dieses Verfahren aus Masochismus gewählt haben. Auch dies wieder ein Stück Häftlingsmentalität. Oder ein symbolischer Akt. Dieser Mann, der im Leben an sich selbst erstickte, wollte den Erstickungstod sterben. Es wäre für ihn 100-mal einfacher und weniger qualvoll gewesen, sich ein Gift zu injizieren, aber konnte man ausschließen, dass dieses Viech, wie andere Selbstmörder auch, das Bedürfnis gehabt hatte, eine Mitteilung zu hinterlassen? Andere schreiben einen Brief, wozu er nicht fähig gewesen wäre. So wäre diese barbarische Art des Verreckens seine Signatur gewesen. Und aus alledem hätte man zwischen den Zeilen seinen Nachruf herauslesen können: Ich sterbe, wie ich gelebt habe. Ohne meine verfluchte Schlaflosigkeit hätte Monsieur Bernardin in der Nacht vom 2. zum 3. April seinen Frieden gefunden. Inzwischen hatten wir Anfang Juni. Ein abscheulicher Plan kam mir in den Sinn. Und wenn ich ihm nun schriebe: Lieber Palamed, jetzt habe ich begriffen. Versuchen Sie es nochmal, ich werde Sie nicht mehr stören. Ich drückte den Mund ins Kopfkissen, um nicht laut aufzulachen. Dann kam mir dieser Gedanke immer weniger ungeheuerlich vor. Am Ende erwog ich ihn ernsthaft. Auf den ersten Blick erschien ein solcher Brief zynisch und verbrecherisch, doch wenn ich es recht bedachte, war er genau das, was mein Nachbar brauchte. Ich musste ihm helfen. Plötzlich konnte ich nicht mehr warten. Diese Mitteilung war von höchster Dringlichkeit. Ich musste sie sofort schreiben. Ich stand auf, stieg ins Wohnzimmer hinab, nahm ein Blatt Papier und schrieb die 2 befreienden Sätze. Ich ging über die Brücke zum Haus der Bernardins und schob das Blatt zusammengefaltet unter der Tür durch. Ein seliges Gefühl der Erleichterung überkam mich. Ich hatte meine Pflicht getan. Ich ging wieder zu Bett und schlief ein, mit dem idyllischen Gefühl, der Bote der göttlichen Liebe gewesen zu sein. Seraphim sangen in meinem Kopf. Am nächsten Tag, als ich aufstand, schien mir, dass ich geträumt haben musste. Nach und nach erst erkannte ich die Realität meiner Tat. Ich hatte tatsächlich diesen infamen Brief geschrieben. Und dann hatte ich ihn auch noch unter der Tür durchgeschoben. Ich musste den Verstand verloren haben. Unter Juliettes erstaunten Blicken nahm ich ihre Enthaarungspinzette und rannte hinaus. Vor der Tür des Nachbarhauses legte ich mich auf den Boden und schob die Pinzette in den Spalt, blindlings tastend, um das Papier wieder herauszuziehen. Alle Versuche blieben erfolglos. Das Blatt lag zu weit drin. Oder aber Palamed hatte schon gefunden und gelesen. Entsetzt kehrte ich in unser Haus zurück. »Kannst du mir erklären, warum du dich mit meiner Pinzette bei ihnen vor die Tür legst?« »Ich habe ihm heute Nacht einen Brief durchgeschoben, das bedauere ich jetzt, aber ich habe ihn nicht wieder herausholen können.« »Was hast du geschrieben?« Ich hatte nicht den Mut, ihr die Wahrheit zu sagen. »Beschimpfungen, in der Art wie, sie sind ein Dreckskerl, dass sie ihre Frau einsperren und so weiter.« »Bravo! Ich bin froh, dass du den Brief nicht zurückgeholt hast. Ich bin stolz auf dich.« Sie nahm mich in die Arme. Den ganzen Tag lang verabscheute ich mich. Am Abend ging ich früh zu Bett und schlief sofort ein, als hätte ich es eilig, mir selbst zu entkommen. Um 2 Uhr morgens wurde ich wach und konnte kein Auge mehr zutun. Jetzt begriff ich etwas Erschreckendes, das mich selbst anging. Es gab noch einen anderen Emil Azel. Denn während dieser schlaflosen Stunden gab ich mir recht, den Brief geschrieben zu haben. Ich schämte mich nicht mehr im Mindesten. Im Gegenteil, ich war froh über diese Handlung. War ich ein neuer Dr. Jekyll? Die Hypothese war allzu romanhaft, aber so viel erkannte ich, dass die Nacht einen gewaltigen Einfluss auf mich hatte. Bei Nacht rechneten meine Gedanken immer mit dem Schlimmsten und ließen keinen Raum für Möglichkeiten der Besserung, der Hoffnung oder wenigstens einer harmlosen Gleichgültigkeit. In der Schlaflosigkeit war alles tragisch und alles war meine Schuld. Also stellte sich eine seltsame Frage. Welcher von den beiden Emil Azels hatte recht? Der Tagesmensch, der ein bisschen feige war und sich am liebsten aus allem heraushielt? Oder der Nachtmensch, der angewiderte und empörte, der zu den verwegensten Taten für andere bereit war, um ihnen leben oder sterben zu helfen? Ich beschloss, den nächsten Tag abzuwarten, bevor ich die Frage entschied. Meine Gedanken am Morgen aber waren das Gegenteil meiner schlaflosen Grübeleien. Nun war ich wieder zu allen Kompromissen bereit. Ein paar Tage später konnte ich mich beruhigen. Monsieur Bernardin war wohlauf, und ich fand es grotesk, dass ich mir eingebildet hatte, mein Brief könnte ihn beeinflusst haben. Ich stellte mir vor, wie Palamed das Papier aufhob, es las und mit jener Verachtung, die er mir von Anfang an entgegengebracht hatte, den Kopf schüttelte. Ich seufzte vor Erleichterung. Endlich war es mir vergönnt, den Mythos der Penelope zu verstehen, über den ich bei weitem nicht als einziger einem Irrtum erlegen war. Machen wir nicht alle nachts in uns die Person zunichte, die wir bei Tag darstellen? Und umgekehrt? Die Gattin des Odysseus ging auf das Treiben der Freier ein, solange sie bei Tag ihre Leinwand webte. Doch im Schutz der Dunkelheit wurde sie wieder zu der hochmütigen Heldin der Verneinung. Das Licht begünstigte die flaue Komödie der Gesittung, während die Finsternis vom Menschlichen nur seine vernichtende Wut übrig ließ. »Was meinst du, Juliette? Warum versucht er nicht nochmal, sich umzubringen? Es heißt doch, Leute, die einen Selbstmordversuch hinter sich haben, neigen zum Rückfall. Warum also macht das nicht nochmal?« »Ich weiß nicht. Vielleicht hat er eine Lehre daraus gezogen. Was für eine? Dass wir es nicht zulassen. Vorausgesetzt, wir hätten die Möglichkeit, ihn zu überwachen. Oder vielleicht hat er am Leben wieder Geschmack gefunden. Findest du, dass er danach aussieht? Wie soll ich das wissen?« »Schau ihn dir doch an. Unmöglich, er schließt sich doch ein.« »Na eben. Er wohnt in einem Paradies auf Erden. Es ist der schönste Frühling von der Welt. Und er schließt sich ein.« »Es gibt eben Menschen, die haben für solche Dinge keinen Sinn.« »Für was hat er denn Sinn, deiner Meinung nach?« »Für Uhren«, sagte sie lächelnd. »Allerdings. Die Uhren liebt er wie der Tod die Hippe. Aber ich frage dich nochmal, worauf wartet er mit dem zweiten Selbstmordversuch?« »Man sollte meinen, du wünschst es herbei.« »Nein, ich versuche nur, ihn zu verstehen.« »Ich kann dir nur so viel sagen, Emil. Sich zu töten muss eine furchtbare Anstrengung kosten, selbst wenn man sterben will. Ich habe mal den Bericht eines Fallschirmspringers gelesen. Er sagte, dass es der zweite Sprung ins Leere ist, bei dem man die größte Angst hat. Also, wenn er es nicht nochmal versucht, dann deiner Meinung nach, weil er Angst hat? Wäre doch menschlich, oder? Ist dir in diesem Fall klar, wie verzweifelt der arme Kerl dann sein muss? Er möchte sterben und findet nicht den Mut, sich umzubringen. Genau wie ich mir's dachte. Du wünschst dir, dass er es nochmal versucht. Juliette, was ich wünsche, hat nichts zu bedeuten. Es kommt darauf an, was er wünscht. Und im Grunde, möchtest du ihm helfen? Aber nein. Na, warum redest du dann davon? Damit du aufhörst, sein Schicksal mit deinen Augen anzusehen. Dir hat man eingehämmert, dass das Leben ein Wert an sich ist. Auch wenn man mir das nicht eingehämmert hätte, würde ich so denken, ich lebe gern. Kannst du dir denn nicht vorstellen, dass es Leute gibt, die nicht gern leben? Kannst du dir denn nicht vorstellen, dass es Leute gibt, die ihre Meinung ändern? Er könnte ja lernen, am Leben Freude zu haben. Mit 70? Dafür ist es nie zu spät. Du bist eine unheilbare Optimistin. Du hast gesagt, Leute, die einen Selbstmordversuch hinter sich haben, neigen zum Rückfall. Meinst du nicht, dass alle Menschen zum Rückfall neigen? Der Mensch neigt zum Rückfall. Klingt poetisch, aber ich verstehe es nicht. Es gibt nichts, was der Mensch nur einmal tut. Wenn jemand einmal etwas tut, dann, weil es in seiner Natur liegt. Jeder verbringt sein Leben damit, dieselben Handlungen zu wiederholen. Der Selbstmord ist nur ein Einzelfall. Die Mörder fangen immer wieder an zu morden. Wer einmal verliebt war, verliebt sich bald auch das nächste Mal. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich glaube ja. Du glaubst also, er wird nochmal versuchen, sich umzubringen? Ich habe an dich gedacht, Emil. Du hast ihn gerettet. Du wirst dich nicht damit begnügen, ihn nur einmal gerettet zu haben. Aber wie soll ich ihn denn retten? Ich weiß nicht. Mit einem strahlenden Lächeln fügte sie hinzu, das ist nicht meine Sache, der Retter bist du. Seit ich ihr vorgelogen hatte, dass mein Brief an Bernardin Beschimpfungen enthielt, sah Juliette in mir so etwas wie einen Messias. Es war schwer zu ertragen. Eigentlich sind wir doch blöd, Juliette. Warum bemühen wir uns, einem Mann zu helfen, den wir verabscheuen? Selbst die Christen gehen nicht so weit. Wir mögen doch Bernadette. Solange es Palamède schlecht geht, wird er sich an seine Frau rächen. Das Einzige, was wir tun können, um der Armen zu helfen, ist, dass wir ihren Mann retten. Retten? Vor was denn?